Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und sage herzlich willkommen zur 8. Vorstandssitzung des 17. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute ist der 10. Juli. Wir beginnen um 20:33 mit leichter Verspätung. Mein Name ist Vaku, ich werde durch die Sitzung leiten, Protokoll machen, Isan Grumpy und alle, die noch ein paar Finger dafür zur Verfügung haben. Anwesend sind der Christoph, der Grumpy, die Janine, die Vaku und die Isan. Damit sind wir beschlussfähig und hätten als erstes unser Protokoll vom letzten Mal zu beschließen. Gibt es Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen und machen weiter mit den Berichten des Landesvorstands. Ich muss zugeben, die letzten 14 Tage war ich etwas faul. Es könnte an einigen Tagen an der Hitze gelegen haben. Ich habe ein bisschen die Schatzmeisterei unterstützt, bei den Zugängen für die AGÖA nochmal nachgefragt. Dann, wie besprochen, den Antrag für die inaktiven Webseiten formuliert, den wir gleich noch auf der TO haben. Das fehlende Formular mit Herrn hat sich erledigt, das ist pünktlich zurückgekommen. In Düsseldorf gab es eine Vorstandssitzung und ein Stammfest, Sommerfest, okay, Recherche, ja, okay, ja. Und naja, ansonsten Spams, Kalender, Pflege, Kleinigkeiten. Das war's von mir. Fragen gerne am Ende, wenn wir mit unseren Berichten durch sind. Als nächstes ist die Isan dran. Vielen Dank. Ja, es sieht so aus, als hätte ich nicht viel gemacht, aber tatsächlich war das Social-Media-Geschäft in der letzten Woche wirklich ziemlich komplex. Es gab sehr, sehr viele Themen zum Kommentieren. Das hat also auch viel Zeit gebunden, auch die Medien zu durchforschen. Und ansonsten Protokollvorbereitung. Ich habe Mails geschrieben, Spams aussortiert, ja, und Tickets geschubst. Danke dir. Buddy ist nicht da. Ich sehe, dass Grumpy hier was eingetragen hat. Ihr checkt gemeinsam Steuerunterlagen. Ja, ansonsten natürlich Schatzmeisterkram hat er gemacht. ja, dann ist als nächstes der Grumpy dran. Genau. Das Witzige war tatsächlich jetzt, ohne in die Breite zu gehen, zu spät. Nein, zweite Schleife, Aufstellungsversammlung vor Düren. Und wir mussten eine dritte Schleife einschieben. Und das war echt knapp, weil die Dürener tatsächlich vom Wahlamt, da kann man tausendmal hingucken, es sind so Kleinigkeiten, die falsche Unterlagen zum Teil bekommen haben. Und dann musste ich tatsächlich als Sitzungsleitung noch einmal eine neue Unterschriftenrunde mitmachen. Aber alles ist ordnungsgemäß eingegangen. Ansonsten halt Postfachspielereien mit der LGS und diese auch bespaßen. Der Ficus Beniamini lebt noch. Und ansonsten halt Themen-Snippets Digitalsteuer muss ich jetzt noch in Richtung Isan auf jeden Fall verschicken. Ich habe ihr dazu gerade kurz 2-3 Sätze geschrieben. Weil ich habe so ein bisschen das Problem, wie könnte ich das machen und ansonsten Themen-Snippets im großen Ganzen, Grundsätze wie KI, was mich wieder zu der Überlegung führt, vielleicht sollten wir doch mal sowas wie eine, keine Ahnung, alle 2 Monate, ich stelle mal ein Thema in die Runde, egal. Düsseldorf so ein bisschen. Ja, das war's dann auch schon. Danke dir, weiter geht's mit Janine. Ja, ich bin sehr eingespannt in Orga-Vorbereitung, Wahlkampf NRW, deswegen etwas weniger als Beisitz. Ich habe aber Request-Tracker-Pflege gemacht, also Spam, Bits etc. Danke dir. Und Christoph? Ja, war bei mir ähnlich, war auch mit der Kommunalwahlvorbereitung beschäftigt und ja, ansonsten halt auch nur wenig Request-Tracker-Pflege machen können. Okay, danke schön. Gibt's Fragen zu den Berichten? Dann geht's weiter mit der Statistikmitglieder. Stand 8.7.1179, davon stimmberechtigt 420. Sparkassenbestand ist unverändert, 354,11 €. Stadtsparkasse Girokonto ist der Stand aus dem letzten Protokoll 33.823,61 €. Und unser Renditenkonto unverändert 200.000 €. Kurzer Nachtrag, es gab auch keinen Hinweis von der Bank. Oder so. Gut, aktuelle VKV-Kontostände findet ihr immer auf dem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Der Stand ist vom 16.10., aber da hat es seitdem eigentlich so gut wie gar keine Bewegungen gegeben. LGS, letzte Postfachleerung, Grumpy. Genau, einmal ganz konsequent auch nochmal heute. Leider keine Liebesbriefe, steht ja so im Protokoll. Dreimal Rechnung für die Schatzmeisterei sind gescannt und durchgereicht worden. Der Fikus lebt noch. Ich habe es jetzt mal nicht entsprechend eingetragen. Aber ich muss mal gucken, welchen Dünger ich beim nächsten Mal mitnehme. Nächste Woche. Okay. Gut, dann haben wir die Termine. 19. Juli, das ist nächste Woche Samstag, ist ein Online-Bundesparteitag. Informationen sind alle im Wiki, Einladungen haben wir bekommen. 26. Juli, Infostand in Horrem in Rhein-Erft-Kreis. Am 14.09. ist die Kommunalwahl. Und dann haben wir hier noch die Termine, einmal die Einreichungsfrist der Reserveliste für die Landschaftsversammlungen, das ist der 6.10. und für die Reserveliste der Regionalräte voraussichtlich der 23. November. Alle Termine der Piraten NRW, soweit uns bekannt, findet ihr auf unserer Webseite im Menü unter Landesverband Termine. Wenn eure Termine fehlen, sagt uns bitte kurz Bescheid, schreibt uns eine E-Mail, dann tragen wir die gerne ein. Okay, dann sind wir schon bei den Anträgen. Ticketnummer 540622, Umleitung verwaister Webseiten. Der Antrag ist von mir von gestern, im Grunde wie besprochen. Der Landesvorstand beschließt, folgende Webseiten auf der NRW-Website, auf die NRW-Website umzuleiten. Stimmt, der Antrag ist von gestern. Das Pad ist euch ja bekannt. Ich habe die ganzen Websites zusammengetragen, die wir umleiten möchten. Dann, Janine, für dich interessant, es gibt einmal diese Seite Mettmann und einmal diese Seite Ratingen. Warum auch immer und wer auch immer die irgendwann mal bei der AG Technik beantragt habt, ihr nutzt ja eine andere Webseite, deswegen wäre es sinnvoll, dass diese beiden dann auf eure kv-pirat.me Seite umgeleitet werden. Ja, okay, sehe. Gut, Beschreibung, Begründung, die Seiten sind verwaist und seit Jahren nicht aktualisiert oder leer oder was auch immer. Grumpy, du hattest noch eine Anmerkung unter diese ganzen Seiten jeweils geschrieben. Da wollte ich noch mal fragen, wie genau ich mir das vorstellen muss. Deswegen habe ich das Ganze auch nicht in den Umlauf gepackt, weil das war mir jetzt irgendwie nicht klar. Ist eigentlich relativ simpel. Es ist die Erfahrung aus der Landtagszeit auch, dass wir nicht einfach Inhalte löschen oder verstecken oder wie auch immer, sondern dass wir genau aus diesem Grund sowohl für Suchmaschinen als auch für wer auch immer die alten Inhalte irgendwie 1:1 archivieren. Das heißt also, wenn wir aus den Subblocks / jetzt nicht falsch verstehen, Janine, Mettmann, alle Inhalte würden dann weiterhin unter piratenpartei-nrw/Mettmann erhalten bleiben, die alten, und würden ein Hashtag bekommen, archiviert, Hashtag Mettmann. Also, dass man halt auch weiterhin zukünftig sagen und zeigen kann, da war mal was. Es geht ja vor allen Dingen um die historischen Beiträge. Also es geht um den Erhalt der Historie. Okay, das würde dann bedeuten, wenn ich auf der NRW-Webseite als Suchbegriff diesen Ortsnamen eingebe, dann auf unserer NRW-Webseite diese Beiträge erscheinen würden? Müssen sie nicht direkt und zielgerecht, aber es sollte irgendwie getaggt sein. Wir haben das Gleiche tatsächlich in unserem Landesblog mit der Landtagsfraktion. Es ist, ich habe mich damit mal mit dem Stadtarchiv und mit dem Landesarchiv mit Leuten unterhalten. Es geht darum, dass man selber als Verbandverein zusehen muss, dass man seine Historie erträgt. Andere übergeben solche Dinge Stiftungen. Diese haben wir nicht. Demzufolge nach müssen wir selber dafür sorgen. Es geht tatsächlich um den historischen Erhalt. Ja, aber nochmal, wenn ich jetzt auf unserer NRW-Webseite Landtagsfraktion eingebe als Suchbegriff, kommen alle Artikel und Beiträge raus, die auf der NRW-Webseite erschienen sind und nichts jetzt direkt von der Landtagsfraktion. Deswegen nochmal die Frage, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Es würde ja bedeuten, dass wir hunderte von Beiträgen irgendwie so auf unsere Webseite schieben, dass sie da einsehbar sind. Ja, genau das. Warte, weil wir haben das mit den Landtagsfraktionsinhalten ja genauso gemacht. Wir haben das schon mal gemacht. Dennis Deutschkämer hat damals extra das alte Archiv reaktiviert und irgendwie, unsere AG-Technik hat das irgendwie komplett durchsuchbar erhalten können. Ich weiß technisch aber nicht wie. Okay, das war meine Frage, ob du weißt, wie das technisch geht, weil ich befürchte, wenn wir das als Kommentar an die AG-Technik weitergeben, passiert erstmal nichts, weil dann die Rückfragen sich wieder in die Länge ziehen. Ich noch anmerken wollen würde, ist, dass wir hier von tatsächlich wirklich sehr verwaisten Webseiten sprechen. Es ist so, dass die archiviert werden in der Regel. Die sind ja dann nicht weg, die Beiträge, aber sie sind auch nicht einsichtig. Und ich würde tatsächlich davon abraten, dass diese Beiträge, die zum Teil, bei weitem nicht unseren Ansprüchen entsprechen, die wir im Einzelnen auch nicht kennen, und ich erinnere mich an Beiträge, ich sage jetzt keinen Ort, wo der Landesverband hingegangen ist und auf einer Kreisverbandsseite Beiträge gelöscht hat, weil sie nicht dem Piratenprogramm entsprachen. Sowas kann natürlich auch immer mal passieren. Also ich möchte einfach nicht, dass wenn man auf unserer NRW-Seite irgendwie, ich sag jetzt mal, Cast eingibt, man dann die ganzen alten Caster-Beiträge findet. Gibt es da Meinungen zu? Ich habe als erstes auch daran gedacht, was du jetzt gerade angeführt hast, und mir gedacht, wenn so ein Beitrag dann verlinkt ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab jetzt gerade extra nachgeguckt. Also Punkt 1 ist, ich schmeiß das jetzt mal schnell hier in den Chat. Ich wüsste übrigens nicht, dass wir bis dato eine Abmahnung bekommen hätten. Ich weiß nicht, also das ist, scheint offensichtlich der Weg zu sein. Ich habe das jetzt mal hier an den Vorstandschat geworfen, wie es aktuell gelöst worden war, weil obendrein man auf diese Weise quasi rechtlich auf einer sehr sicheren Seite ist, weil man sagen kann, es geht mir darum, auch wenn es kontroverse Inhalte sind, auch wenn es Inhalte sind, die mir nicht unbedingt gefallen. Die Gespräche, die ich geführt habe, sagen halt, Archivarinnen und Archivare leben und brauchen genau das. Also auch strittige Themen auch. Ja, auch wenn ich selber damit Schmerzen habe. Ich weiß es nicht. Ich stimme dem Antrag sowieso unabhängig von meinen Anmerkungen zu, will ich dazu sagen. Von mir aus könnt ihr alles löschen. Ich will nur darauf hinweisen, es geht auch um die Sichtbarkeit in der Zukunft im Bereich, und jetzt werde ich ganz bekloppt, KI. Weil nur dann können wir schauen, dass wir nachhaltig, historisch irgendwann irgendwo in irgendwelche Rechenmodelle einfließen. Ich bin schon wieder 10 Kilometer zu weit und jetzt bin ich still. Ich bin dafür. Nur noch mal zu meinem Verständnis, diese Seite, die du jetzt da reingepackt hast, die ist gebastelt worden, weil eure eigentliche Fraktionsseite ja kaputt gegangen ist. Ne? Irgendwie Domain nicht verlängert und zack, war da irgendwie Porno drauf. Richtig? Das haben wir ja dokumentiert und auch schon vor ein paar Sitzungen besprochen. Sobald jemand irgendein KV, eine eigene Domäne hat, Jetzt schon wieder, Janine, sei mir nicht böse. Wenn ihr irgendwann aufhört, wir brauchen sofort Zugang zu dieser Domäne als Landesverband, damit niemand darauf Penis posten kann. Was? Du weißt, was ich meine. Also genau so ist das entstanden. Alles gut, verstehe ich. Aber Grumpy, diese Seite, die du jetzt gepostet hast, die ist nirgendwo verlinkt auf unserer NRW-Seite. Mir ging es doch nur darum, dass nicht, wenn ich irgendeinen Suchbegriff eingebe, auf Pressemitteilungen von NRW und gleichzeitig auch Blogbeiträge von UWL komme. Darum sagte ich doch ganz eingangs, ich will mich jetzt nicht und ich kann mich nicht und ich werde nicht und ich will nicht mit den technischen Details kümmern. Mir geht es nur darum, dass man die Inhalte archiviert. Das ist alles. Dazu vielleicht noch, also automatisiert alle Inhalte von den kleinen Seiten auf die Landesseite zu packen, das wird nicht sinnvoll sein. Das sind ja zum Teil Beiträge mit hier Titeln wie Kommunalwahlprogramm, die einfach halt ohne Kontext nicht sinnvoll sind. Im Prinzip müsste jeder Artikel einmal durchgeguckt werden und dafür haben wir einfach nicht die Kapazitäten, vor allem die AG-Technik nicht, da alles zu überprüfen und zu gucken, wo muss jetzt noch der Titel angepasst werden, damit es jetzt nicht missverständlich wird. Also ich denke auch, archivieren sollten wir, aber wir können es nicht in die Hauptseite integrieren. Ja, okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir der AG-Technik einfach sagen, Sie sollen uns mal erklären, wie das mit der Archivierung funktioniert und ob diese Beiträge dann eben auch noch im Netz durchsuchbar irgendwo vorhanden sind oder ob die dann ganz weg sind. Weil Grumpy, so wie dein, so wie du das jetzt geschrieben hast, hört sich das an. Ich weiß genau, wie es geht. Da machst du einen Hashtag und zack, dann ist das so. Und wenn du selber sagst, du weißt aber gar nicht, wie das technisch geht, dann sollten wir vielleicht zunächst mal fragen. Wichtig wäre halt nur, dass solche Gerippe, die seit 2015 nicht mehr gepflegt werden, einfach so in der Form nicht mehr im Netz sind. Da bin ich ja völlig bei dir. Und wir haben ja das Fraktionsarchiv 4 Jahre später erst wieder hergestellt. Also von daher, deswegen sage ich ja, egal wie, ich bin für diesen Antrag, wir machen das. Und zur Not schauen wir halt im Nachhinein. Hauptsache, es wird halt nicht per se gelöscht. Das ist alles. Also wir sind hier nicht bei Löschen statt Sperren. Wir sind hier eher bei Sperren statt Löschen. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, gelöscht wird sowieso gar nichts. Das heißt, wenn irgendwo wieder Gruppen aktiv werden, können sie diese Seite wieder haben und wieder auf den aktuellen Stand bringen. Okay. Gut, dann würde ich aber deinen Kommentar so und so in der Form nicht an die AG-Technik weitergeben, sondern eher so die Frage formulieren. Ist das okay? Gute Güte, schmeiß den Kommentar raus. Ich bin ja hier. Ansonsten gibt es ja auch noch archive.org, die ja alle möglichen Webseiten archivieren. Soweit ich jetzt beim Durchgucken gesehen hatte, sind da auch eigentlich alle von den Piratenkreisverbänden mindestens einmal archiviert worden. Okay, sollen wir dann eben kurz durchstimmen? Christoph. Dafür. Grumpy. Achso, dafür. War das ein dafür? Das war ein dafür. Janine? Dafür. Ich bin auch dafür, Isan. Dafür. Wunderbar. Dann haben wir den einstimmig angenommen. Und hatten einen Umlaufbeschluss, Ticketnummer 540577. Auch dieses Mitglied haben wir im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. So, Aktuelles aus den Kommunen. Christoph, da hattest du was geschrieben. Ja, genau, ja. In Bonn, wir haben jetzt für vier Wahlbezirke, 4 von 33 Wahlbezirken einreichen können. Also zumindest sind wir auf einigen der Stimmzettel. Leider hat es für den Rest und für die Reserveliste nicht gereicht. Da bin ich am letzten Tag rumgelaufen, um noch ungültige Stimmen zu ersetzen. Also habe ich noch ein paar Leute zumindest noch am Montag vor 18 Uhr noch auf der Straße ansprechen können. Aber ja, ist leider nur in dem Rahmen geblieben. Okay, werdet ihr denn trotzdem da Wahlkampf machen in diesen Bezirken? Das kläre ich jetzt noch mit dem Rest meines Fonds. Weil du sagtest Ungültige, war da ein großer Rücklauf an Ungültigen? Zum Glück nicht. Es waren immer so ein, zwei Stück. Aber halt, wenn man halt irgendwie 11 von 10, also 11 Stimmen gesammelt hat und 10 braucht, dann wurde das schon knapp. Okay, weil wir in Düsseldorf, wir haben ja nicht selbst gesammelt, aber wir haben gehört, es gibt ja diese beiden Nicht-Pflichtfelder. Grumpy mag mich berichtigen, wenn das falsch ausgedrückt ist, mit einer E-Mail und einer Telefonnummer desjenigen, der da unterschreibt. Und es sah so ein bisschen so aus, als wenn die nicht ausgefüllt werden, obwohl es keine Pflichtfelder sind, wird das vom Wahlamt abgelehnt. Habe ich das schon richtig gesagt, Grumpy? Ich schreibe das gerade auf, Entschuldigung, genau. Und zwar ist das Gerücht, wir können es noch nicht bestätigen, dass es unbestätigte UUs oder abgelehnte UUs gibt, wenn nicht Telefon und E-Mail eingetragen wurden, obwohl beides auch nach Landeswahlgesetz optionale Felder sind. Optional heißt, sie sind nicht per se auszufüllen. Und diese Klarstellung könnte tatsächlich, jetzt übertreibe ich direkt, fucking anfechtbar sein. Zumindest in Bonn hatten wir das Problem nicht. Da wurde nur wegen Zweitwohnsitz, Erstwohnsitz, also wegen solchen Sachen abgelehnt. Ah, okay. Gut, dann sehe ich hier Düren. Hattest du ja gerade schon gesagt, Grumpy. Herne habe ich ja auch schon erwähnt, ist alles abgegeben und eingetütert. Dann Janine schreibt gerade noch fleißig. Ja, bin soweit fertig. Ich habe nur noch mal kontrolliert. Also Fellbad war ich mit Thomas Küppers, da waren wir beim Wahlleiter noch mal Unterschriften haben, ist aber vollständig und jetzt auch bestätigt wohl schon. Das gleiche gilt für den KVME und die Piratenhilden. Da kam dann heute wohl die Bestätigung sozusagen. KVME meinst du Wahlkreis Mettmann, ne? Also den Kreisverband Mettmann, genau. Also Mettmann, die Städte. Ja, da habe ich heute gehört, man wundert sich immer, wer Dinge weiß. Nein, es war auch schon gestern, habe ich gehört. Ihr hattet auch schon Wahlausschuss? Ja. Okay. Und der Thomas ist ja als Landratskandidat bei euch vorgesehen und hat nur 2 Konkurrenten, SPD und CDU. Alle anderen Parteien haben keinen eingereicht. Ja, das sieht so aus. Das ist krass. Ein Underdog sozusagen, neben schwarz-roter Koalition. Dann gibt es also demnächst einen Piratenlandrat. Ist cool. Hoffentlich. Und bei euch war schon der Kommunalwahlausschuss, bei uns ist der erst am 17. Oh Gott, ich habe die ganzen Daten durcheinander geworfen. Ich weiß, dass Hilden sehr schnell war. Fellbad wohl auch. Und wie es jetzt bei den anderen Städten ist, ich frage dann immer den Andreas, weil der kann mir die ganzen Links immer rausziehen. Wenn ich da Infos habe, gebe ich die gerne weiter. Wäre auf jeden Fall interessant sehen, wie die Städte das handhaben, weil die meisten versuchen ja eigentlich immer so einen ähnlichen Termin zu finden, so mit einer gewissen Vorlaufzeit. Also dass so schnell nach der Abgabefrist schon Wahlausschusstag, das ist eher selten. Okay, ja, wir waren aber auch sehr früh dran, das muss ich dazu sagen, weil der Andreas da sehr hinterher war, wirklich. Ja, aber der Wahlausschuss hat ja nichts mit uns Piraten zu tun, sondern das ist ja der allgemeine Termin, wo gesagt wird, welche Parteien zugelassen sind und welche nicht. Und der soll angeblich schon gestern gewesen sein, das, was mich jetzt auch total wundert. In Hilden, meine ich, war es sogar der 7.7. schon. Warte, ich guck nochmal. Ja, 7.7. kann nicht sein, das ist ja der Abgabetermin. Die können ja nicht bis 18 Uhr Abgabetermin machen und dann noch Wahlausschuss bis in die Nacht. Auf der Webseite der Stadt Hilden sehe ich gerade den heutigen Tag. Genau, heute. Genau. 10.7. 17.30 Uhr. Okay, dann habe ich eine Nachricht aus der Zukunft bekommen. Interessant. Spannend. Wir sollten den Zeitreiseantrag noch mal rauskramen. Ja, Janine, ich würde dich aber bitten, da noch mal nachzuhaken, ob das wirklich stimmt, dass Küppi tatsächlich nur 2 Gegenkandidaten hat von CDU und SPD. Mach ich. Danke dir. Wir haben noch Duisburg. Da hatte ja der Reinhard einen Sachstand gepostet, weil die hatten da wohl auch schon Unterlagen eingereicht. Das war aber hauptsächlich fehlend. Also es sieht nicht so aus, als könnten sie da viel reißen. Ja, also ich glaube, Reserveliste war komplett eingereicht und zwar der 3 Wahlkreise, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei den anderen Dingen fehlten Formulare. Wir haben ja auch für Duisburg gar nichts mehr zur Unterschrift bekommen, ne? Nee. Und Reserveliste und Wahlkreiskandidaten haben wir ja schon unterschrieben auf der Versammlung. Wir waren ja da. Ja. Ich trage das jetzt erstmal nicht ein, weil ich jetzt wirklich nicht weiß, ob das damit jetzt gelaufen ist oder ob das nur eine Vorauskunft war. Ich kann es nicht richtig einordnen. Ja, ich denke mal, der Reinhard wird nächstes Mal oder spätestens übernächstes Mal auch wieder hier in der Sitzung sein. Dann kann er uns das ja nochmal genau erklären. Genau. Gut, dann haben wir als Top-Kommunalwahl, haben wir ja eigentlich jetzt gerade schon drüber gesprochen. Wir haben hier den Link nochmal zur Wiki-Seite und den Link zur Tabelle mit den Abrechnungen. Wie gesagt, da unterstütze ich auch den Walli so ein bisschen. Der Rhein-Erft-Kreis und auch Kerpen sind ja schon fleißig mit uns am Abrechnen. Ja, sonst gibt's da noch was Neues. Dann haben wir noch die To-Dos, Multiblock-System. Ja, das haben wir dann zum Teil, sag ich mal, erledigt, diese ganzen Webseiten zu durchforschen. Isan, kannst du das Ticket, wo der Antrag drin ist, wieder zurück an Vorstand und an mich, damit ich das dann mit noch ein bisschen Kommentar an die AG-Technik schicken kann. Also du meinst dir quasi eine Antwortmail wie an jeden Antragsteller schicken? Nee, ich meine, dass du das Ticket aus Sitzungskommission wieder in Vorstand schiebst und mich als Besitzer angibst, damit ich dann die Tage die AG-Technik benachrichtigen kann. Alles klar, verstanden. Dankeschön. Gut, dann hatten wir hier noch Postzeitungsbeilagen. Gibt es da noch was Neues? Deswegen aktualisiere ich gerade, ich bin wieder da. Ich habe eine neue Unter-Wiki-Seite angelegt erstmal. Die wollte ich jetzt hier schnell noch reinschmeißen. Deswegen würde ich mich einmal ganz gerne kurz mit Christoph austauschen, um dann auch direkt nochmal sicherheitshalber auf Janine zuzugehen. Weil so viele Wahlkreise werden es ja leider sein. Nichtsdestotrotz, vielleicht finden wir ja noch irgendwo irgendwas, was bezahlbar ist, auch aus dem Bestandsfundus, auch für Düren, wie auch immer, um das eben zusammenzutragen noch im Juli. Okay, du sagtest jetzt gerade was von der Wiki-Seite. Packst du die ins Pad, oder? Sekunde, ich suche. Ist auch super, ne? Ich selber leg die Seite an, muss sie suchen. Ich pack sie sofort ins Pad. Nur eine Frage zum Verständnis. Was bedeutet in KW? Austausch dazu in KW? Ich konnte die Zeile gerade nicht fertig schreiben. Ich wollte sagen, nächste Woche. Ach so. Das wäre Kalenderwoche 29. Ich habe dann auch deine Seite gefunden, Grumpy. Ich auch, danke. Aber nun gut. Okay. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Gut, dann haben wir als Punkt noch Landschaftsversammlung, Regionalräte wegen den Aufstellungsversammlungen. Alles, was jetzt hier im Pad steht, ist aus dem letzten Protokoll. Wir hatten gesagt, wir vertagen das Thema. Gibt es da jetzt noch irgendetwas zu bereden? Dann haben wir noch Themenflyer. Isan hat sich ja die ganzen Punkte da dankenswerterweise nochmal angesehen und tatsächlich etwas gefunden, was da nicht mehr reingehört. Regelkammer. Ich habe das alte Pad gefunden. Da bin ich gerade die anderen Sachen alle am Aktualisieren, sodass man dann sehen kann, da wo farbig was gemacht worden ist, müssen Änderungen gemacht werden. Statt Pflegekammer müssen wir da jetzt noch irgendwas anderes reinpacken. Da wollte ich noch mal in zwei Programme schauen, dass wir da ein, zwei Sätze zu irgendeinem anderen Punkt aus unserem Programm noch ergänzen. Also wenn, dann würde ich da empfehlen, auch ein brisanteres Thema zu nehmen, was jetzt schon längerem die Leute beschäftigt, damit wir auch signalisieren, wir sind ihm hier und heute. Ich wollte dazu eben auch noch mal was erwähnen, hätte man in Ödern machen können, was wir da zum Beispiel nehmen könnten. Ja, was, also jetzt, du wolltest also nicht auf das Programm zurückgehen, sondern was Neues. Es gibt ja, denke ich, genug Punkte, die sich dann mit einem Programmpunkt von uns decken lassen. Aber ich sag jetzt mal zum Beispiel Migrantenfrage. Das ist ja ein Thema, was seit langem, also das ist ja nicht erst seit heute, es kocht nur jetzt auf. Das wäre nur ein Beispiel, dass man das auf zur Asylpolitik. Okay, dann müssen wir aber auch schauen, dass wir ein neues Icon bekommen, was nicht so einfach ist, weil ne, da sind ja diese Icons. Ja, ja. Ich wäre jetzt einfach hingegangen und wäre bei Pflege geblieben und hätte einfach was anderes aus dem Programm genommen. Ja, das ist ja auch ein brennender Punkt. Ich denke, da kann Janine uns mit Sicherheit sagen, was da am brennendsten wäre und schon lange schwelt. Ich? Ich bin die Schweiz. Ich halte mich raus. Was ist los? Das ist dein Thema. Pflege. Wenn wir den einen Punkt Pflegekammer rausnehmen aus dem Flyer, was wäre denn sinnvoll, etwas, was die Leute auch wirklich anspricht, wo sie sagen, ja, stimmt, das ist es. Stichpunkt wäre dann Klima, Klimaschutz, Hitzeschutz etc. Zum Beispiel in Bildungsstätten etc. pp. Hitzefrei, nur als Stichwort. Also ich würde auf Schiene gehen. Ne? Also eher Klima, also Klima und Gesundheit. So, das kann man auch machen. Aber da könnten wir uns ja eventuell dann nochmal drüber unterhalten. Und zwar in Kürze. Ja. Habt ihr dazu irgendwas verschriftlicht in der AG oder im Arbeitskreis? Oder? Ja, Moment, ich meine ja. Weil es geht wirklich tatsächlich ja um drei Sätze und maximal, ne? Ich fände es halt schon gut, wenn wir das jetzt mal so langsam fertig kriegen. Deswegen hatte ich gedacht, vielleicht in NÖ drüber reden, aber wir sind ja eh jetzt hier unter uns, also ist es wurscht. Ja, aber es wird aufgezeichnet, junge Frau. Wir sagen mein Gott, nichts Verbotenes. Habt ihr das alle gehört? Er hat mich junge Frau genannt. Ja, es ist dokumentiert. Wartet, sagte der alte Sack, damit es halt einfach auch noch protokolliert ist. Nein, nicht sowas. Ja, sollen wir dann hier an dem Punkt weiterreden drüber oder doch gleich erst? Ich parallel, Moment, weil der Oliver war fleißig und hat alle beschlossenen Wahlprogrammpunkte, alles hat er auf die Homepage eingepflegt. Da gucke ich gerade. Der gute Vaku, während wir noch überlegen, soll ich dann den Punkt mit dem Multiblock-System bei den To-Dos rausnehmen? Fürs nächste Protokoll, ja, das ist war jetzt noch nicht komplett erledigt, aber also gibt es ja noch so ein paar Sachen, die noch offen sind, aber als To-Do kann das dann auch erstmal weg. Okay. Und bei Landschaftsversammlungen, Regionalräte, wo es ja auch diesmal nichts Neues gab, kannst du ja einfach Stand, Wiki, auch das letzte Protokoll, dann braucht das nicht alles wieder hier verschriftlicht im Protokoll zu sein von letzten Mal. Genau. Ja, kann der denn jetzt auch weg? Wir waren uns doch eigentlich letztlich einig, oder nicht? Das weiß ich nicht, ob wir uns da einig waren. Ich habe da eine Meinung zu. Wir haben jetzt immer noch nicht so ganz final die Ergebnisse aus den Wahlausschüssen. Das können wir ja gerne noch abwarten. Was halt nicht mehr klappt, ist der Termin, den wir uns mal so ins Auge geguckt hatten, da im August eine Erfahrung zu machen. Aber es geht ja einfach nur darum, macht es überhaupt Sinn, eine zu machen? Ja, nein, ich hatte das Gefühl, dass wir uns da nicht so ganz einig waren. Ich würde stehen lassen, bis die Ergebnisse dann jetzt veröffentlicht sind. Dann können wir darüber nochmal reden. Gut, okay. Wir haben noch sonstiges Wichtiges. Bali ist jetzt nicht da. Grumpy, du hattest uns eine Rechnung und eine Mahnung über 2 Monate und das ist alles bei der Post. Gerne alles in den NÖ. Ja, nützt ja nichts, wenn Bali nicht da ist, ne? Ich habe ihn auch schon auf Telegram gefragt. Jedenfalls haben wir den Juni nicht bezahlt und den Juli auch nicht, weil uns diese Rechnungen nicht erreichten, weil irgendein Aushilfspostmensch anscheinend nicht begreift, dass wir ein Postfach haben und die Sachen in der LGS einschmeißt. So ist es ja auch nicht gedacht. Ich sehe, du liest das Schatzmeisterei-Postfach, wo ich dann keinen Zugriff mehr drauf habe. Nichtsdestotrotz, genau das wollte ich halt ganz gezielt, weil es halt einfach nur eine technische Formalie ist, nicht öffentlich besprechen, weil sie Finanzen betrifft. Ja, kann man meines Erachtens öffentlich drüber reden, weil wir verletzen ja hier keinen Datenschutz, wenn wir das tun. Aber egal. Ich hätte da noch eine, die ist jetzt auch im Ticker drin, im RT an die Schatzmeisterei und die ist nicht mehr so witzig. Gut, ich hatte dann jetzt hier nochmal diese Wahlprüfsteine für die Kommunalwahl 2025 unter Sonstiges eingetragen. Also das sind Wahlprüfsteine von einer Initiative, die wir bekommen haben. Eigentlich müssten wir diese Wahlprüfsteine weiterleiten an unsere Kommunen, dort wo zur Kommunalwahl angetreten wird und das müsste von denen beantwortet werden. Das Ticket war aber nicht an irgendeine einzelne Kommune, sondern an die Piraten an sich gestellt. Und das ging eben. Das ist richtig. Wahrscheinlich, weil diese Initiative keinen Überblick hat, an wen sie sich da in unseren Kommunen überall richten soll. Und wenn man sich die Fragen anguckt, geht es da ja auch um kommunale Dinge, Krankenhäuser und so weiter und so fort. Das sind tatsächlich Landesdinge, Krankenhäuser und so fort. Und vor allen Dingen, wie sich die Piraten in einer Kommune in Bezug auf diese Landesdinge positionieren. Das heißt, diese Sachen zu sammeln als Landesverband können wir auf jeden Fall. Ähnliches haben wir in Düsseldorf 2020 gemacht, um nämlich einen Pool aufzubauen, weil die Fragen sind oftmals mehr als ähnlich und die Antworten unserer Grundhaltung zu der jeweiligen Frage sind auch mehr als ähnlich. Wie sich genau eine Kommune diesbezüglich verhält oder die Kandidierenden einer Kommune, bleibt den Kommunen natürlich freigestellt. Nichtsdestotrotz könnten wir hingehen, genau aus diesem Grund, wenn wir wissen, wer überall wo wie antritt, diese Sachen sammeln und entsprechend veröffentlichen und die Kernhaltung, tatsächlich, wir müssen Wahlprüfsteine beantworten. Das ist Standard. Ja, und weiß Sicht. Aber doch nicht in NRW. Doch, also das beste Beispiel sind Krankenhäuser. Krankenhäuser haben nichts in der Kommune verloren. Weder technisch noch finanziell noch vertraglich, sondern sind reine Landesangelegenheit. Habt ihr euch die Fragen mal durchgelesen? Ehrlich gesagt, nein. Kommunale Gesundheitsversorgung. Wie wollen Sie sich für eine bessere ärztliche und therapeutische Versorgung von Menschen mit Post-Covid etc. auf kommunaler Ebene einsetzen? Das ist einfach eine Frage, was, wenn man da wäre, was man dann kommunal tun würde. Aber es ist, wie Gambi schon gesagt hat, es ist eine Landessache. Da können wir uns definitiv nicht rausziehen, sondern wir könnten tatsächlich hingehen und dann wenigstens copy-paste-technisch unsere Standardbausteine und wenn wir sie nicht haben, schreiben wir sie eben neu. Ja, ist ein bisschen Arbeit. Auch wir müssen kommunalpolitisch jetzt auf einmal als Landesverband aktiv werden. Und ja, das kostet Zeit und ich weiß, Zeit ist knapp. Ich verstehe es nicht, warum wir das müssen. Warum? Also wenn wir Landtagswahl haben, beantwortet der Landesverband auf Grundlage seines Programmes die Wahlprüfsteine. Bei Bundestagswahl ist das Bundeswahlprogramm die Grundlage. Jetzt haben wir Kommunalwahlkampf und es wird ja in jeder Frage explizit gefragt, was wollen Sie auf kommunaler Ebene tun? Und das können wir ja nicht beantworten, weil wir gar nicht wissen, was die auf kommunaler Ebene machen wollen. Genau, und deswegen geben wir den Kommunen die Sichtweise des Landes zurück, der Landespartei, des Landesverbands, weil vielleicht eventuell die Leute, und jetzt Janine, bitte nicht falsch verstehen, wieder einmal in Mettmann nicht genau wissen, wie eigentlich die Grundhaltung des Landesverbands für die Finanzierung des Krankenhauses in Schlag mich tot, in irgendeinem Dingen, was jetzt geschlossen werden soll, überhaupt steht, weil die Finanzierung erfolgt nicht über die Kommune. Genau null, der rien, nada. Das heißt, die Anfragen, die reinkommen, sind keine kommunalen Fragen. Es sind keine kommunalen Fragen. Ja. Das ist das. Entschuldigung, ich möchte mich entschuldigen dafür, dass ich gerade Krankenhäuser gesagt habe. Krankenhäuser steht überhaupt nicht in den Fragen. Deswegen war ja meine Frage, habt ihr euch die Fragen überhaupt mal durchgelesen? Krankenhäuser, mein Fehler, ist da nicht drin. Es geht hier, was, wie machen Sie unsere Kommune stark? Wie wollen Sie sich auf kommunaler Ebene einsetzen? Und. So, Janine. Es geht, also ich würde es Tatsache auf kommunale Ebene lieben, weil so wie ich die Fragen verstehe, geht darum, dass du den Menschen, die daran leiden, vor Ort hilfst. Da hat das Land ja nichts mehr mit zu tun. Ja, und da war doch, ich habe jetzt neulich auf Bluesky war ein Bericht, dass zum Beispiel in Berlin Post-Covid-Patienten zum Beispiel keine Anlaufstellen haben und es dort eine Unterversorgung gibt. Gravierende Unterversorgung. Und ich denke, darauf läuft das dann halt hinaus. Ne? Wie sieht das, weiß ich nicht, in Kommune XYZ aus? Und sowas wollen die halt wissen. Okay, dann wäre jetzt meine Frage an dich, Janine, weil du bist ja auf vielen Ebenen mit dem Thema. Also einmal auf kommunaler Ebene, aber eben auch auf programmatischer Ebene durch AG und so weiter. Gibt es zu den Fragen irgendwas Allgemeines, was wir als Landesverband zusammentragen könnten, was den Leuten, die das kommunal beantworten müssen, helfen könnte? Das Problem ist, dass es sehr zwiegespalten ist. Ne? Es gibt natürlich die, die sagen, ja, das ist ernst, wir müssen uns drum kümmern. Und dann gibt es die, die sagen, lass mich in Ruhe, damit will ich überhaupt nichts von hören. Deswegen ist es dann schwierig, da etwas vorzugeben, weil dann halt, das ist ja gar nicht konfirm mit dem, was wir sagen, denken oder umsetzen wollen würden. Okay, also ich erinnere mich an etliche Beiträge, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, wo es um ME-CFS-Patienten ging und weil das ja auch einfach ein Thema ist, was sehr vernachlässigt worden ist in der Vergangenheit und erst durch Post-Covid irgendwie so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Man könnte also jetzt zum Beispiel zumindest diese Artikel nochmal raussuchen und den Leuten so als Leitfaden mitgeben. Also einfach mal mit auf diese Links verweisen. Vielleicht hilft. Ja, yes. Eher so. Vor allen Dingen, weil Sandra sich da ja auch sehr stark gemacht hat für, das ist ja ein Thema, was ihr am Herzen lag, das hat sie gepusht. Versucht das auch zu pushen, aber das wie der Donkey und die Windmühlen oder wie sagt man? Ja. Aber andererseits, wir haben ja, soweit ich mich erinnere, auf einigen Landesparteitagen da auch Beschlüsse zu gefasst. Also wir haben auf jeden Fall als Partei eine thematische Position, ja. Dass man da auch was zu den Wahlprüfsteinen zumindest allgemein was sagen kann. Klar, jetzt so konkrete Sachen wie in der kommunalen Gesundheitsversorgung, die auf kommunaler Ebene, die Verbesserung der Versorgung, das lässt sich hier natürlich nur allgemein sagen, weil sie jetzt ja nicht sagen, auf welches Gebiet beziehen sie sich. Okay, also wir hätten zahlreiche Links, die wir zumindest den Leuten an die Hand geben können, wo ME-CFS angesprochen worden ist oder Post-Covid im Allgemeinen. Das vielleicht helfen könnte. Dann wäre das zweite Ding, wir müssten, weil sowas könnte ja auch öfter jetzt nochmal passieren, so eine Art Verteiler anlegen, dass wir dann solche E-Mails an die Leute weiterleiten können, die in ihren Kommunen auch antreten. Ja, ich habe jetzt... Verzeihung, super. Ja, bin ich auch für. Und ich habe euch jetzt so ganz ad hoc, das ist zur Bundestagswahl 2025 gewesen, das sind beschlossene Wahl. Wie sagt man, Wahlprogrammpunkte, bezüglich Versorgungsforschung und ME-CFS. Die habe ich jetzt so ad hoc, ne? Weil ich wusste das, was wir da formuliert haben, meine Güte. Das ist das, was du jetzt im Wiki verlinkt hast, im Chat verlinkt hast. Genau. Kann das jemand vielleicht mit ins Pad packen Ja. Machst du, Janine? Ja. Danke. Das ist dann von Janine beides Bundestagswahl. Dann schauen wir nochmal in unser Wahlprogramm 22 und auf unserer Webseite nach Beiträgen zu dem Thema. Ja. Der Grund ist ganz einfach der. Lobbyverbände für oder gegen ein Thema gehen natürlich mittlerweile bundesweit, europaweit, weltweit, auch bis runter auf die kleinste kommunale Ebene. Deswegen muss Empfehlung eigentlich immer lauten, wir gerade als Mittelebene, Landesverband, sollten zusehen, da einmal kurz durchzufliegen. Es kann ja auch irgendwas für pro Leben sein. Pro Leben als Negativbeispiel ist genau die Megadebatte erzkonservativer Menschen, die dann halt aber trotzdem gegebenenfalls kommunal nachfragen, wie stehen sie denn zu dem ungeborenen Leben? Das ist nur ein Beispiel. Wir haben davon unzählige, egal auf welcher Ebene, über die ganzen Jahrzehnte erhalten. Deswegen parallel dazu einfach mal kurz das Auge drauf zu schmeißen, kann nie falsch sein. Und wenn wir eine Empfehlung haben, dann sollten wir die auch nach innen an die Untergliederung weitergeben. Das ist halt nur mein Denken. Ja, und wie setzen wir das um? Du hast es doch gerade gesagt. Wir machen dann, wenn wir wissen, wer konkret wann, wo, wie jetzt antritt, eine interne neue Verteilerliste. Und deswegen haben wir halt einen neuen Job. Ja, also mit Verteilerliste meinte ich, wem wir das dann zuschicken. Du sprachst aber jetzt gerade von Gegenchecken und so weiter und so fort. Es ist bei uns aufgeschlagen, also haben wir es ja eh schon gegengecheckt. Janine, Christoph, wo wollt ihr denn sowas hinhaben, wenn ihr sowas beantwortet? Also an wen sollen wir das schicken? An Vorstand@ oder? Ja, würde ich sagen. Bei uns wäre das, oh Gott, ich weiß das gar nicht auswendig. Vielleicht könnt ihr schon mal eintragen, wo das hin soll, an den Kreisvorstand oder an wen auch immer. Das ist dein Eintrag in Zeile 241, oder? Verteiler. Ja, das war hier schon mal anfangen mit den beiden, die wir hier haben. Genau, danke. Soll ich jetzt einfach unsere E-Mail-Adresse ins Pad posten? Ja, ne? Ja. Wo wir das gerne hin hätten? Mhm. Ja, meinen Erftkreis kann ich raussuchen. Die haben auch eine Vorstandsadresse. Herne würde ich an den Büropiraten, an den Lars schicken. Ich frage ihn aber nochmal, aber ich glaube, die haben keine andere Verbandsmail. Dann haben wir noch Duisburg. Da ist mir auch nur die E-Mail vom Reinhard bekannt. Düren. Ja, hat auch keinen Vorstand. Düren hat leider ja nicht mal ein Piratenkreis, irgendwas Piraten und braucht Hilfe. Ja, wir brauchen vor allen Dingen einen Ansprechpartner für sowas, wo wir das hinschicken können. Ich kann den Gunther aber mal fragen. Schicke ich rum, habe ich jetzt nicht parat, gehört auch nicht in dieses Pad. Gut, ich glaube, das sind alle. Also, Verteiler müssen wir noch klären und Leaks müssen wir raussuchen. Damit wir zumindest da ein bisschen allgemeine Sachen weitergeben können. Haben wir sonst noch was für Sonstiges? Okay, dann haben wir gleich noch einen kleinen Ölteil. Der nächste Termin, nächste Vorstandssitzung ist am 24.07. um 20.30 Uhr. Das ist wieder ein Donnerstag und es ist wieder im NRW-Mumble. Die heutige Sitzung beende ich um 21.33 Uhr. Vielen Dank.